Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute ist genauso ein heißer Tag wie gestern. Ich habe auch schon wieder alles runtergedreht. Daher kommt dieser leichte Rotschimmer, den ich hier wieder habe. Aber ich sehe mich ja selber auch im Bildschirm und es sollte also akzeptabel sein. Ich war auch schon im Gym heute, habe Brust trainiert. Es war wahnsinnig heiß. Dementsprechend war wieder wenig los. Und ja, ich habe mein Training durchgezogen. Fühlte sich wirklich gut an heute. Hatte richtig Power. Und ja, jetzt bin ich wieder hier und jetzt mache ich erstmal ganz entspannt das Video und will mal meine Erfahrung, also das Thema auch des heutigen Videos ist meine Meinung und meine Erfahrung mit dem Thema, zum Thema Vasektomie. Also ich merke auch in den Kommentaren, das kommt immer wieder zur Sprache und ich will euch mal meine Beobachtung, die ich angestellt habe zu diesem Thema und auch meine Meinung dazu mal mit euch ein bisschen teilen. Weil ich habe da eine ganz spezielle Meinung. Und ich denke, da sollte man auch mal drüber nachdenken. Und zwar ist es ja so, also die Vasektomie beschreibt ja im Wesentlichen oder ist dieser medizinische Eingriff, bei dem der Leiter für eure scharfe Soße quasi von den Bällen zum Magic Stick, da wo er dann rauskommt, die scharfe Soße muss ja geführt werden über den Leiter und der wird wahlweise durchtrennt oder abgeklemmt. Wie so ein Schlauch müsst ihr euch das vorstellen. Wenn man so einen Schlauch knickt, dann läuft ja auch kein Wasser mehr durch und das soll man dann auch wieder rückgängig machen können. Also wenn man sich wieder umentscheidet, dass sich irgendwie die Lebenssituation geändert hat und man jetzt doch irgendwie Kinder bekommen möchte, dann kann man das wohl wieder rückgängig machen. So, jetzt habe ich eine ganz spezielle Beobachtung dazu anstellen dürfen, wie sich das im Bekanntenkreis zugetragen hat. Und zwar habe ich ja in anderen Videos schon mal gesagt, ich bin der Meinung, also wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Jeder Mann, der seinen eigenen Weg geht, soll seine Entscheidung auf seine Art und Weise treffen. Ich bin weder dafür noch dagegen. Ich habe halt nur Beobachtungen angestellt, die ich mal mit euch teilen möchte. Und da habe ich im Bekanntenkreis, wie ihr ja mitbekommen habt, wir sind so ein paar Leute, wir zocken abends mal gerne eine Runde PUBG und unterhalten uns dabei und da gibt es auch einen lockeren Real Talk Schnack. Da muss man nicht ganz so wie hier so viele Synonymschleifen fliegen, damit das dann auch durchgeht. Da kann man dann auch mal frei Schnauze quasi, so wie einem der Schnabel gewachsen ist, dann einfach mal so ein bisschen flowen. Und da ist auch eine Frau dabei im Alter von jetzt 30. Und man muss der Ehrlichkeit halber sagen, sie ist keine. Ich sag's mal, wie es ist. Sie ist nicht besonders wählerisch, also nach meiner Auffassung. Sie nimmt, was ihr vor die Flinte gerät. Das nimmt sie. Also da ist teilweise richtiges Unkraut dabei. Ich muss es einfach mal so sagen. Also das sind dann so richtig schleimige. Ich habe gegen niemanden was, aber man muss es ja beschreiben, damit man sich besser vorstellen kann. Also richtig schleimige, gebrechliche Betas dazwischen, für die sie sich aufklappt wie ein Lexikon, wo man sagen würde, oh mein Gott, also das ist also wirklich nicht gut gewählt. Da fehlt ihr irgendwie die Möglichkeit. Also, weil sie hat auch nicht den Zugang zu den Alphas. Das muss man wirklich sagen. Also diesen Zugang hat sie nicht, sie in der Regel. Sie hat also eher den Zugang zu diesen wirklich Unterbetas. Und jetzt haben wir einen im Bekanntenkreis, der hat diese Vasektomie also durchgezogen. Und also wie gesagt, sie ist nicht besonders wählerisch. Ich wollte damit beschreiben, für wen sie sich alles aufklappt. Also quasi, man muss nur einigermaßen irgendwie reden können, man muss nichts Besonderes sein, man muss nichts besitzen, man muss kein Alpha sein, man kann so ein richtig schleimiger Unterbeter sein und trotzdem klappt sie sich für den auf. Jetzt ist es aber so, dass wir in unserem Bekanntenkreis einen haben, der hatte abends ein bisschen was getrunken und dann wurde der Schnack lockerer und er ging so ein bisschen in den Vollkontaktbereich und dann hat er gesagt, ah, so betrunken wie er war, egal, dann komme ich jetzt zu dir rüber, ich steige ins Taxi oder irgendwer fährt mich da jetzt rüber. So, jetzt muss man aber dazu wissen, er ist vasektomiert und er hat auch vorher, alle wissen das, sie weiß das auch. So. Und sie ist darauf nicht angesprungen. Sie fand seine Offerten und seine Anmachversuche und seine, ich komme jetzt, der wollte wirklich ins Taxi steigen. Der war betrunken, wollte ins Taxi, der wollte rüber, wollte ein bisschen Vollkontakt machen. Aber sie wollte nicht. Sie hat sich wirklich konsequent, sie hat es ernst gemeint, das war kein Spaß, das war kein Test, das war gar nichts. Sie ist kalt gewesen, eiskalt. So. Und gut, er war frech, er hat ein lockeres Mundwerk gehabt, aber ich muss ganz klar sagen, wenn irgendwer anders von uns das gehabt hätte, wäre das kein Problem gewesen. Dann hätte er den Spaß mitgemacht, hätte gesagt, ich stelle schon mal eine Flasche Wein auf den Tisch, komm rüber. So, nur bei ihm, weil sie, und sie redet sich raus mit, ah, das war mir zu plump, das war mir zu, die Anmache war mir zu stumpf und zu, zu respektlos, sagt sie, deswegen hat sie das nicht gemacht. Aber ich sage euch, sie hat es nicht gemacht, das ist meine Beobachtung, weil er der einzige Vasektomierte ist. Sie weiß, und das ist das, was die Frauen meiner Meinung nach brauchen, um anzuspringen, also deswegen darf man es auch keiner Frau sagen, wenn man vasektomiert ist, weil dann fehlt ihr einfach die Gefahr dabei. Sie braucht dieses Quäntchen Gefahr, dieses Risiko, dieses Gefühl von, es könnte. Und dieses Gefühl von, es ist echt, die scharfe Soße ist wirklich scharf. Dieses Gefühl braucht sie. Und wenn sie dieses Gefühl nicht hat, weil sie es schon weiß, dass der, seine Soße halt nur noch Soße ist, aber ohne die nötige Schärfe, fühlt sie sich davon nicht mehr angesprochen. Und deswegen musste ich euch das erklären, dass sie sich halt auch für Unterbetas öffnet. Aber für den hat sie sich nicht geöffnet. Ihre Ausrede ist eine andere gewesen. Aber das ist meine Auffassung der Sache. Weil wie kann das sein, dass sie sich für jeden Beliebigen aufklappt, aber gerade für den nicht? Weil sie weiß, dass seine Soße halt nicht mehr ganz so scharf ist. Und ich beispielsweise würde jetzt das einmal aus der Beobachtung, also nicht gar nicht mal daraus, was, ob Frauen dann noch auf mich anspringen. Also ja, auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe eine besondere Art von Vollkontakt, die ich mag. Also die besondere Art von Vollkontakt, die ich zu schätzen weiß, ist nicht, kann ich beispielsweise mit einer professionellen Bezahlfrau nicht bekommen, weil die arbeitet halt nur. Die macht halt nur ihren Job, sie erzeugt die Reibung und dementsprechend spucke ich dann die scharfe Soße einmal durch den ganzen Raum. Aber das hat nicht das Zufriedenstellende, was ich brauche. Was ich brauche, ist eine submissive, devote, feminine Frau, die ihren, ihr Feel Good in der Interaktion im Vollkontakt daraus zieht, nicht zu pleasen. Das ist dieser besondere Style, den ich brauche. Also diese Energie brauche ich. Ich hatte das schon mal. Also ich hatte schon mal eine Frau, die dadurch scharf geworden ist, dass sie mich pleasen durfte. Und wenn man das als Mann einmal erfahren hat, dann kann man nicht mehr zurück zu diesen 0815 Frauen, zu diesen Fee-Fails, die einen Mann gar nicht richtig pleasen können, weil sie ihre Femininität quasi verleugnen in sich selbst und meinen, sie müssen irgendwie Karriere machen oder sie müssen Erfolg haben und sie müssen sich von einem Mann nichts sagen lassen und was ein Mann kann, kann ich auch. Also diese Fee-Fails, die können mich gar nicht pleasen, weil diese Energie ist gar nicht im Raum. Die entsteht also für mich nur mit einer femininen, submissiven, komplett devoten Frau. In dieser Energie, in dieser Interaktion mit mir. Nur das verschafft mir diesen, dass ich sage, okay, das war gut. Also der Vollkontakt war gut. Der hat mir das gegeben, was ich von diesem Vollkontakt erwartet habe. Das ist für mich nämlich nur mehr als nur die Mechanik und dann das Ganze, also dann die scharfe Soße loszuwerden. Das ist zwar eine Form von Erleichterung, es ist aber nicht das Gleiche wie das, was ich brauche. Also da hat sich bei mir was ganz Besonderes, was ich halt erkannt habe, wie das bei mir funktionieren muss. Also ich brauche wirklich, dass ich sie komplett in dieser Interaktion dominiere, sonst ziehe ich daraus keinen Feelgood. Ja, auch ein Feelgood, aber das ist halt nicht das Gleiche und das kann ich mir halt sparen. Und da bin ich halt der Meinung, dass das mit Pheromonen zu tun hat. Also die Frau quasi, die Natur hat dafür vorgesehen, ich weiß, das ist ein nicht erforschter Bereich bei uns Menschen, bei den Tieren funktioniert das ja sehr gut, ob dieses besagte, man kann sich riechen oder man kann sich nicht riechen, dass die Tiere riechen, okay, ist dieses andere Partnertier gesund oder ist das in Ordnung oder passt das genetisch zu mir? Und das machen die über diese Botenstoffe, über diese Geruchsstoffe, über diese Pheromone, die die wahrnehmen und das dann demnach beurteilen können. Und ich glaube, ich weiß es wie gesagt nicht, aber meine Beobachtungen sagen mir, so funktioniert das bei uns Menschen auch. Und in dem Moment, wo ich einen solchen Eingriff einmal vornehme, bin ich der Meinung, könnte möglicherweise dieses Dominante, was ich möchte, also was ich auch ausstrahle und wie ich eine Frau behandle, darunter leiden. Und sie das dann mir auch authentisch gar nicht mehr abnimmt. Das könnte ja auch mit damit zusammenspielen. Und das ist eine Geschichte, die möchte ich zum einen nicht. So, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich da, weil ich, wie gesagt, ich will nicht auf Vollkontakt verzichten. Ich kann 4 Monate darauf verzichten oder auch 2 Jahre darauf verzichten. Das ist für mich überhaupt gar kein Problem. Ich ziehe meinen Benefit sogar daraus in den Verzichtsphasen. Aber dann hin und wieder gönne ich mir das schon, dass sich dann irgendeine kleine Perle vor mir verneigt. Auf eine sehr devote Art und Weise. Aber auch nur das gönne ich mir. Alles andere spricht mich auch gar nicht an. Das heißt, wenn sie nicht maximal feminin und unterwürfig ist, ist es für mich auch gar nicht anziehend. Überhaupt nicht mehr. Und deswegen fällt mir das auch total leicht. Weil ich sehe attraktive Frauen, die sind wahnsinnig attraktiv, aber ich sehe, sie ist eine Fee-Fail. Oh mein Gott, die spricht mich überhaupt, zieht mich überhaupt nicht an, stößt mich ab. Weil wenn ich diese Femininität in ihr, also dieses Schwache, dieses Unterwürfige in ihr, nicht mir gegenüber, also in der Energie mit mir, so, das ist ja mit jeder Frau anders, nicht habe, dann kommt sie für mich auch für Vollkontakt quasi gar nicht in Frage. Und das ziehe ich zum einen daraus, dass ich sage, okay, ich bin voll funktionsfähig. So, und ich brauche jetzt beispielsweise auch nicht die Kontrolle abgeben, dass ich sage, und das kommt mir dann auch so ein bisschen so vor, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte sicher sein, dass wenn ich die Kontrolle verliere über das, was ich da mache mit meinem Magic Stick, dass ich trotzdem noch ein Netz und einen doppelten Boden habe, also einen zweiten Rettungsanker. Und das ist dann diese Vasektomie. Und die brauche ich quasi gar nicht. Die brauche ich nicht, weil ich gezielt mit meinem Magic Stick nirgendwo hinspucke, wo meine scharfe Soße nicht hingehört. Das habe ich inzwischen gelernt. Da bin ich, also da ist der Captain dann weg, der hat die Kontrolle und sagt, nein, funktioniert nicht. So machen wir das nicht. Ich werde niemals die Kontrolle verlieren darüber. Und deswegen kommt das für mich auch nicht in Frage. Und auch, wie gesagt, aus dieser Pheromongeschichte heraus, weil das könnte mich als den dominanten Part möglicherweise betaisieren und das Risiko möchte ich gleich gar nicht eingehen. Und dann natürlich auch aus dem gesundheitlichen Aspekt, den ich sehe. Ich bin jetzt seit heute kein 38-jähriger Mann mehr, sondern ein 39-jähriger Mann. Happy Birthday. ich bin bei voller Gesundheit jetzt mit 39 Jahren seit heute und deswegen möchte ich da auch an nichts ändern. Also ich bin gegen operative Eingriffe an einem völlig gesunden, intakten Organismus, nur für Spaß. Also es geht ja dabei nur um Spaß. Es geht ja wirklich nur um diesen Vollkontakt Spaß haben zu können und dabei sicher zu sein. Und nur für Spaß lasse ich keinen Eingriff an mir vornehmen. Weil da gibt es was, das müsst ihr mal googeln, das nennt sich ein sogenanntes Granulom. Das heißt, an der Stelle, wo man es abgetrennt hat, kann es passieren, dass sich eine Verhärtung bildet. So, von der scharfen Soße, die dann nicht mehr frei fließen kann, die setzt sich da quasi fest und verhärtet. Und das kann im schlimmsten Fall, das kommt nicht bei vielen vor, aber es kann vorkommen. Wie gesagt, müsst ihr mal googeln, Granulom heißt das. Und das kann dann richtig blau und schmerzhaft werden und das kann man dann selber ertasten, diese Stellen. Und dann ist eine zweite Operation notwendig, wenn das so eintreten sollte. Und das würde ich beispielsweise auch nicht riskieren wollen. Ich möchte weder die erste Operation noch die zweite Operation an meinem gesunden Organismus vornehmen, nur für diesen Spaß. So, und natürlich möchte ich auch meinen dominanten Part nicht verlieren und mir die Möglichkeit nehmen, dass sich der Gegenpart mir unterwirft, indem ich sowas zum Beispiel mache. Kommt für mich daher überhaupt nicht in Frage. Auch aus diesen Beobachtungen heraus, die ich eingangs geschildert hatte. Ich weiß, dass es Männer machen und wie gesagt, das ist nur meine bescheidene Meinung dazu. Ich kann das auch anders nicht, ich kann das nur für mich beurteilen und die Entscheidung nur für mich treffen. Andernfalls kann ich mir kein Urteil darüber fällen. Das muss jedermann mit sich selber abmachen. Das ist nur meine bescheidene Betrachtungsweise dieser Thematik. Und deswegen gehe ich da jetzt so, bei mir würde ich nicht beigehen. So, und ja. Das ist meine Meinung dazu und diese Beobachtung, die ich gemacht habe, wie gesagt, in diesem Kreis beispielsweise, die ist halt hochinteressant und ich will jetzt auch gar nicht weiter reingehen, wie das in anderen Dynamiken noch ist, in anderen Beziehungen, ich will auch niemandem zu nahe treten oder so, aber ich glaube, dass das ich weiß auch nicht, ob es da diese Langzeitstudien gibt, wie sich das mit der Testosteronausschüttung auswirkt. Es wird ja nur der scharfe Soßenleiter durchtrennt, also ich habe es gelesen, also auch die Bälle sind ja dann quasi noch mit den Arterien verbunden, also auch so kann das Testosteron noch ins Blut abgegeben werden, aber ob die Testosteronproduktion mit der Schärfe der Soße korreliert, also mit der Produktion der Schärfe quasi in den Bällen, das weiß ich alles nicht und ich weiß auch gar nicht, ob unsere Wissenschaftler das alles wissen und selbst wenn, ob die Informationen, die sie uns darüber geben, auch die Informationen sind, wie es tatsächlich ist. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Was ich halt nur immer sehe, ist, wenn die Medien uns propagieren, ja, ihr sollt regelmäßig Hand anlegen, ihr sollt euch grundsätzlich entleeren, also wir sollen grundsätzlich unsere scharfe Soße verteilen, immer. Wir sollen die Erwachsenenfilmchen konsumieren, wir sollen den Magic Stick jeden Tag schütteln und das wird uns unter dem Gesundheitsaspekt verkauft, dass wir andernfalls möglicherweise dann mit der Prostata Probleme kriegen, dass sich da Krebs entwickeln kann und so weiter. Pff, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, dass das so ist. Also ich glaube, das kommt viel mehr von gesunder Ernährung und so. Aber das ist, wie gesagt, das ist nur meine bescheidene Meinung, wie ich das mache. Und ich trage ja das Risiko für meine Entscheidung ja selbst. Und wenn die Konsequenzen dann so sind, dass sie dann gegen meine Meinung ausfallen, dann muss ich sie ertragen. Das ist gar keine Frage. Aber ich bin der Meinung, dass es so ist, wie ich mir das denke, schon richtig ist. Und deswegen mache ich das auch so. Ja, Männer, ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Jetzt kriege ich gleich noch Besuch. Meine Oma kommt und meine Mutti. Meine Mutti hat jetzt meine Oma noch abgeholt. Die bringen mir noch ein bisschen Kuchen mit. Und ja, dann setzen wir uns hier gleich noch ein bisschen zusammen. Die waren ja bisher noch nicht bei mir. Und machen mal ein bisschen Schnack. Ich habe meiner Mutti aber auch schon gesagt, macht mal nicht so lange. Dann so bis 18 Uhr müsste auch wieder durch sein. Und ja, jetzt mache ich mir, wie gesagt, mit denen hier ein bisschen zusammensitzen. Und dann mache ich mir noch einen entspannten Abend. Männer, ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf euer Feedback dazu. Und wie gesagt, jeder muss da seine eigene Entscheidung treffen. Wie gesagt, meine Meinung soll da nicht, ist nur meine bescheidene Meinung und soll niemanden dazu verleiten, sich für das eine oder gegen das andere oder für das andere zu entscheiden. Das muss jeder, muss sich da selber mal wirklich intensiv schlau lesen, der sowas erwägt und das dann für sich entscheiden. Für mich ist es nur so, dass ich sage, ich bin in der Lage, meinen Magic Stick zu steuern und ich gebe die Kontrolle darüber nicht auf. Ich bin in der Lage, darauf zu verzichten und diese Energie, sage ich mal, also diese Vollkontaktenergie umzuwandeln in Sport, in Business, in Fokus. Und das ist, glaube ich, auch eine tolle Sache, wenn man das mal ausprobiert hat. Aber wie gesagt, das ist nur meine bescheidene Meinung. Es war nur erschreckend für mich wirklich zu sehen, wie diese Frau ihn abgelehnt hat. Das fand ich wirklich heftig, die jeden anderen genommen hat. Und ich glaube halt, wenn sie nicht gewusst hätte, dass er vasektomiert ist, hätte sie ihn auch nicht abgelehnt. Ja, Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich freue mich auf eure Meinung dazu, ich freue mich auf eure Daumen hoch und ich freue mich auf eure Abos. Weil eure Meinung sind ja eure Kommentare. Männer, wir sehen uns morgen. Danke euch. Tschüss.